Man erzählte mir froh von dem Himmel, von der herrlichen Stadt hoch dort droben, wo Erlöste dann singen und loben. Und einmal, bald einmal bin ich da, Halleluja, ganz laut will ich singen. Ja, ich bin auf dem Wege zum Himmel, und in mir ist ein fröhliches Klingen, denn ich weiß, bald, ja, bald bin ich da. Und ich hört von der Stadt ohne Sorgen, ohne Leiden und Not, ohne Tränen. Ja, dorthin geht ein fröhliches Sehnen, und einmal, bald einmal bin ich da. Halleluja, ganz laut will ich singen. Ja, ich bin auf dem Wege zum Himmel, und in mir ist ein fröhliches Klingen, denn ich weiß, bald, ja, bald bin ich da. Weißt du auch von dem Ort voller Freude? Kennst du den, der erlöset von Leiden? Kennst du den, der im Elend dich sah? Singst auch du, bald einmal bin ich da. Halleluja, ganz laut will ich singen. Ja, ich bin auf dem Wege zum Himmel, und in mir ist ein fröhliches Klingen, denn ich weiß, bald, ja, bald bin ich da.